Schnell, holen wir die Fahrräder und folgen ihnen. Ja, los. Hinterher. Timmy! Die fünf Freunde schwangen sich auf die Räder und versuchten, dem Auto zu folgen. Dies stellte sich als ziemlich schwierig heraus, denn Todd und Toby fuhren die steil ansteigende Straße zum Cliff hinauf, sodass die Kinder schnell aus der Puste kamen und schließlich das Auto aus den Augen verloren. Als sie den höchsten Punkt des... Da könnt ihr mal sehen, was euch bisher entgangen ist. Und ob... Jan und Inga waren munter und fröhlich. Doch das änderte sich, als sie in den kleinen Fischerhafen einliefen. Sie wurden plötzlich auffallend still.